Hi Axel. Ja, bei uns in der Schweiz ist so, dass es da heißt, 90, die Intensivstationen sind mit 90% überfüllt mit nicht geimpften Covid-Patienten. Ich kann es von unserer Klinik aus ausgehen, die das im Fernsehen auch verbreitet hat. Da haben wir 10 Betten und 4 davon sind mit Covid-Patienten gefüllt. Nur dummerweise sind das geimpfte Covid-Patienten, die an der Beatmung hängen. Und die Beatmung hätte gar nicht sein müssen. Die können selber atmen, haben zwar Atemnot und alles, waren sind intensiv, könnten aber selber atmen. Aber irgendwann ist der Arzt reingekommen, hat entschlossen, so, ihr werdet jetzt da intubiert. Und dann im Fernsehen dieses Interview gebracht, wie viel schwerwiegende Fälle da sind. Das Personal muss unterschreiben, dass sie nichts nach außen trägt. Sind schon sie gekündigt. Und auch Patienten haben scheinbar in diversen Krankenhäusern, also im Kantonsspital Aarau, müssen unterschreiben, Patienten, dass sie nicht geimpft sind, wenn sie eingeliefert werden. Ey, da geht gerade der Punk ab, du. Und die Leute, die drehen alle am Rad und greifen einen persönlich an. Ihr, die nicht Geimpften, ihr seid an allem schuld und wegen euch ist das alles und, und.